Schwerwort. Wir haben 22.12 Uhr und hier geht's wieder ins Wochenende. Und zwar powermäßig. Jede Menge neue Songs. Das ist zum Beispiel der Remix von Greencourt, Moonflight. Dann haben wir natürlich Gewinnspiele. Ach, jede Menge natürlich. Ach, was war da noch? Na, wie geht's denn so? Ah, hello, L. Hello, Schuhverkäufer. Begrüß mal die Leute hier. Guten Abend. Ihr kennt mich alle. Erl, du bist halt so gut drauf, ha? Also bis jetzt gut. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als Tag, an dem nichts schief ging. Ich habe heute überhaupt nur grüne Ampeln gesehen. Und ich habe 3 gute Songs hintereinander im Oldie-Sender gehört. Ehrlich? Das Beste war, eine alte Vettel im Laden hat rumgeschrien. Und dann ging sie raus und fiel voll auf den Arsch. Ja, das ist wieder echt vielleicht hier. Der Weltenraum. Unendliche Weiten. Ja, das stimmt. Ohne Ende diese Weiten. Und plötzlich kommt da was durch den Raum. Durch die Luft. Nee, durch den luftleeren Raum. Moment mal. Paket, kann ich mal sehen? Was steht denn drauf? Overpack. Adresse Erde. Ja, was immer das ist, das wird schon ankommen. Seid ihr bereit für das Powerpack? Ja, ja, Hans-Peter, hau rein. Manager ist auch ganz neu. So, wollen wir mal noch unser Blondie sehen? Kelly! Na, wie sieht's aus? Der Verstand wabbelt, ist es nicht so? Ja, der wabbelt auf jeden Fall, Kelly, heute bei dir. Wie geht's deinem Bruder heute? Eine Toilettenspülung. Ach komm. Wir mitleiden ihn umsonst immer sonst, ha? Ich meine, ich bin nicht doofi. Kelly ist doofi. Kelly, auf, jetzt machen wir Party. Wir können die Post abgehen lassen. There it is. There it is. There it is. New. Kiss the sound that pounds your senses. Thank you. auch ganz neu, DJ P. Wie geht's unseren Internetfreunden? Ihr wisst ja, www.charlie2000.de ins Gästebuch, in den Chat, rein! Habe ich sogar das erste Gewinnspiel für das Internet vergessen, die erste halbe Stunde. Ach nein, das gibt Punkteabzug nach Schwerbach. Aber ich bin völlig abgelenkt von der Radio Regenbogen Gala. Erl, da hätte ich hin sollen, ha? Jetzt einen Helm und eine Gesichtsmaske auf, dann können wir drüber reden. Machen wir gleich volle Stunde, da gibt's Aktuelles, aber nachher bin ich dann gleich wieder da. Wie geht's in der Blondie? Kelly geht's heute ganz gut. Da wollen wir doch gleich mal sehen, wie kommt eine Blondine an Aprikosenmarmelade? Da hat sie ein Patentrezept. Sie schält Marmelade. Nein, sie schält ein Berliner, das ist es. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. We'll be right back. Das war ein Svenger Boy, Sakin und DJ The Crow, der läuft gerade. Und jetzt ist es Zeit für unser Internetgewinnspiel. Ihr wisst ja, immer im 8. Gästebuch eintragen, die Lösung, nach der ich jetzt zum Beispiel frage. Erl, du könntest auch mal einen Preis rausmachen, ne? Ich biete freie Mitgliedschaft im No-Man. Chicagos exklusivstem Männerclub. Mit der Mitgliedschaft gibt's ein Jahr Green Card. Ja, ja. Und eine Luxus-WrestleMania. Freie Nutzung eines Classic Dodge, wenn er gerade fährt. Und den Schlüssel, Pornoheftraum in meiner Garage, wenn wir an Peck vorbeikommen. Vergiss es, vergiss es. I'm checking it right down, cause we're gonna jump and get the wicked fever. You know what I'm saying? Inspiration all the while. We're getting right down to the hitman style of fashion. Check it like this. Inspiration vibes. Mein größtes Sorgenkind ist ja nicht nur Elton, auch Bud, sein Sohn. Ja, Bud, erzähl uns von deinen Reisen in die Einsamkeit. Tja, alterndes Männerspielzeug. Als ob es mich kratzt, was ihr denkt. Das kratzt dich schon. Immer noch keine Freundin, oder? Jedenfalls, Kerl. Bin mit einer Austauschstudentin verabredet. Die ist zu legen, dagegen bist du so schwer wie eine Quadratwurzelrechnung. Mobile or Radio DJ. Hey, yo, who's in the house? Let it roll, get bold. Unser Internetgewinnspiel. Es kommt jetzt eine Coverversion. Ich frage nach dem Original. Members of Mayday. You are the members. Ach, das ist der Sound der Westfalen-Halle, ja? Hey! Ich wünschte, jeder Tag wäre Freitag, jeder Freitag frei und jeder Freitag Zahltag. Und ich könnte live den neuesten Hit hören. Der reißt euch vom Hocker, der schwemmt das Baby aus der Wanne, der kippt die Oma aus dem Schaukelstuhl. Ja, da wackelt der Kühlschrank, da klirrt das Buffet und der Superbrenner heißt, tu so lange du noch kannst, aber immer dran denken, Kids, ohne Gummi läuft nichts. Wir haben 23.50 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, hallo Blondies. Jetzt wollen wir schauen, meine Leitungen glühen wieder ohne Ende. Ich bin nicht Ich dachte. Nee, nix was. Jetzt bin ich aber voll überrascht. Ich bin jetzt in Berlin gelandet beim Frank. Er hört uns über ADR. Jo. Super, spitzenmäßig. So, Frank, ich brauche von dir 500 Breten. Jo, da war Wickfield mit Saturday Night. Jo. Rednecks, Cotton Eye Joe. Genau. Luna mit Bailando. Richtig. Wenger Boys, We Like a Party. Super. Samba de Janeiro von Bellini. Toll, das reicht mir. Und schöne Grüße nach Berlin. Danke. Absolut spitze. Oh, Junge, du hast es geschafft. Er hat es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Touchdown. Ja. Er hat es geschafft. Gut gemacht, spitze. Alle anderen bitte auch. Hey. Disco Dip. Wir haben kurz vor 12, da wissen wir immer gleich bei Bandis, was da los ist hier. Bist du in Stimmung, Schatz? Oh nein. Oh, Elf. Komm, wir machen Sex. Umgekehrt, haben wir das nicht letzten Monat gemacht? Ja, aber lass es uns zu Ende bringen. Sitz auf, klammere dich fest und halt den Mund, Hilfe! Rettet mich! Da gehen die Exzesse jetzt los, da blenden wir uns gleich mal aus. Radio Regen. Wenn der Kopfschmerz plötzlich kommt und lange anhält. Kein Problem, da kann ich helfen. Der Actionfreitag. Der Actionfreitag. Schlapp. Dann nehmt das hier. Ganz neu noch schon mal. Avalon EP. Wir haben 0:17. Und ich habe Faxe ohne Ende. Ja, wollen wir mal reinschauen. Patrick aus Rheinfelden grüßt alle Nachtschwärmer. Außerdem grüße ich meine Freundin Luana Heil, die ich über alles in der Welt liebe. Harald, Fabian, Andi, Michael wird gegrüßt, Patrick, Alex und Melanie. So, und dann hatte ich ja noch einen Blondinenwitz dazu geschrieben. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und der Titanic? Antwort: Auf der Titanic wusste man, wie viel das drauf waren. Danke, Patrick. Nächstes Fax. Ruhe. Silenzium. Shut up. Vier süße Jungs aus Riedheim grüßen Miss Sulz am Neckar. Das ganze Regenbogenteam und natürlich auch mich. Bitte spiele Funky Diva. Also Graz, die habe ich heute nicht dabei. So, noch ein Fax. Hier schreibt dein südlichster Hörer, in Klammer Rüdesbach, aus der Schweiz. Der Radioempfang 101,27 bekommt er uns. Normal ist 101,1. Wäre toll, wenn du das Stück Das Glockenspiel von Schiller spielen könntest. Gruß, Kevin! Dann haben wir ja noch einen Fax. Eins bringe ich noch. Hallo Charlie, wir wünschen unseren Thomas Spalti zu seinem 39. Geburtstag alles Gute. Heidi und Uwe aus Keltern, Dietenhausen. Kelly, dein Geburtstag! Komm, Kelly. Birthday. Wenn's draußen regnet, wir sagen, was abgeht. Ungebetener Besuch, wir sind die Rettung. Krach mit den Liebsten? Egal, wir heitern euch auf. Pech im Leben und in der Liebe? Da helfen wir nach. Schalten Sie Ihr Radio auf. Nonstop Radio. Ich sag nur eins, hallo Blondies, hallo Kelly. Irgendwie stinkt mir das langsam. Aber Kelly, bitte. So. Was ist eine Blondine mit Ohrstöpseln? Oder wie nennt man das? Das nennt man Hohlraumversiegelung. heute mache ich mich wieder ganz beliebt bei den Blondinen. Oder, das ist was. Warum brauchen Blondinen keinen Regenschirm? Antwort: Weil der Weg vom Schlafzimmer zur Küche überdacht ist. Das ist es genau. Super. Das ist wirklich tierisch gut. Verrückt. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Party. Sonnenschein, Mondschein, schöner Schein. Geile Nacht, schwarzer Tag, Nacht zum Tag. Lauter, schneller, gnadenlos. An. Ruf an. Jetzt erst recht gnadenlos. Ruf mich an. Wir haben 0 Uhr und 55 und ich bin jetzt in Karlsruhe-Finsthal gelandet und zwar bei Marco. Hallo Marco. Ja, hallo. Bist du so ein Italo-Spezialist? Ja, einigermaßen schon. Das wird sich gleich rausstellen. Also bitte. Also, das war Eddie Jankinen mit USSR. Richtig. Dann Scotch Disco Band. Yo. Die Lion Happy Children. Genau. Dann Savage Only You. Super. Valerie Dore The Night. Ja. Silver Pozzoli Around My Dream. Danke, das war's. Das gibt eine CD für dich, Marco. Bleib bitte dran. Ja, danke. Ladies and Gentlemen, Gewinner, Gewinner, Gewinner, Gewinner, Gewinner. Die Party. Partyline bei Radio Regenbogen. Die besten Partys, die lustigsten Spiele und die heißeste Musik. Last-Minute-Grüße und Spaß ohne Ende. Immer samstags von 19 bis 24 Uhr. Driver, Kiss That Sound und Something For Your Mind, die Doppel-Hit-Single und dein Puls rast jetzt. DJ Test. Für rechts und Mitte kostenlos. Schon, das sind alle Songs, die normal jeder DJ in seinem Regal haben sollte, oder? You are this again. Danny König aus Spezial. Gleich volle Stunde wieder. Ja, wie ging's dir heute im Schuhladen? Erzähl mal. In deinem New Market Mall. Das ist eine Ansammlung von Läden mit billigem Plunder, der nur geschmacklose, drittklassige Käufer anspricht. Und da arbeitest du. Da wollen wir mal reinhören. Eine Frau kommt heute in den Laden, die so riesig das Greenpeace schützen muss. Und fragt nach Schuhengröße 4. Also frag ich sie, ob sie sie hier essen oder mit nach Hause nehmen will. Und die hat den Nerv und beschwert sich über die Art meiner Pflichterfüllung. Schatz, ich beschwere mich über die Art deiner Pflichterfüllung die ganze Zeit. Aber es ist dir scheißegal. Und manchmal wachst du nicht mal auf. Im Gegensatz zum Sex mit dir ist das wichtig für mich. Ein Drama, sag ich bloß. Probably the best music coming up. Schwärmer, hier ist Al Bundy. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Ja, 9.12 Uhr, hier geht's ins Wochenende. Hallo Nachtschwärmer. Hallo, ja, grüß mal die Leute. Wir sind unwiderstehlich. Ja, das wissen wir. Freedom for expression. Celebrate. Wir machen jetzt gleich ein Freestyle-Gewinnspiel. Und zwar Freedom for expression. Bekannte Songs im Freestyle-Verschnitt. Ja! Disco Dip! We'll be right back. Pinball Confusion. Wir haben gleich 1.50 Uhr. Hier geht's ins Wochenende. Ich muss nochmal meine Studio-Freunde hier kurz was fragen. Kelly, die ist wieder ganz traurig. Daddy, die haben gesagt, ich wäre blöd. Bin ich blöd, Daddy? Also, Daddy sagt nichts dazu, ich eigentlich auch nicht. Ich sag nur L. Ich stehe auf die Kelly. Wann darf ich mit dir jetzt ausgehen? Bevor wir knietief in deinem Blut warten, geh doch lieber rüber zum Radio und hör zu, ob sie mein Lied spielen. Nein, dein Lied kommt nicht. Jetzt geht's los. Jetzt kommt eine Überraschung. Überraschung. Das Pulstreiber, das ist die derzeitige Nummer 1 der Dance Charts. Und wir haben jetzt 1.56 Uhr. Und das war's dann fast schon wieder mit eurem lieben Charlie. Und ihr wisst ja, naja, der Schuhverkäufer ist halt immer hier. Ich kann es leider nicht abwenden. Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Ja. Alle noch ein schönes Wochenende. Goodbye, my love. Au revoir, mon ami. Arrivederci. Mach es gut. Meine lieben Freaks und Freunde, jede Show geht mal zu Ende. Jedes Lied geht mal vorbei, nach dem Ende folgt die Wende. Nach der 2 kommt stets die 3. Nach dem Feuer kommt die Asche, nach dem Berg, da kommt das Tal. Nach dem Baby folgt die Flasche und ich folge jetzt der Mutter mal. Oh,